Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 4. Hallo, hallo, hallo an einem heißen Tag in Brasilien. Gehen wir zu Vers 3. Denn ihr lebt euer Leben beherrscht von der Gesinnung des Fleisches. Wenn Paulus etwas innerhalb von ein paar Versen zweimal wiederholt, ist das sehr ernst gemeint. Er hat es schon am Anfang gesagt und jetzt benutzt er denselben Ausdruck, dass sie von der Gesinnung des Fleisches beherrscht werden. Schau, dann wird er sehr direkt und sehr praktisch. Schau, was er sagt. Fragt euch selbst, gibt es Eifersucht unter euch? Vergleicht ihr euch mit anderen? Oh, wenn es das ist, was Paulus mit geistlich unreif und ein Baby meint, wer ist dann wirklich reif? Überall auf der Welt vergleichen sich Christen mit anderen. Weißt du was? Es ist ein Zeichen von geistlicher Unreife, wenn wir eifersüchtig sind oder uns mit anderen vergleichen. Ich habe versucht, vielen eifersüchtigen Paaren durch eine Ehekrise zu helfen. Ich bin Gott dankbar und auch Debbie, dass sie nicht einmal weiß, was Eifersucht ist. Debbie zeigte nie ein Anzeichen von Eifersucht. Doch ich habe schon erlebt, wie Beziehungen durch Eifersucht zerstört wurden. Die Täuschung der Eifersucht besteht darin, dass du denkst, du könntest deinen Partner davon abhalten, Dinge zu tun, vor denen du Angst hast, dass er sie tun würde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft das Gegenteil der Fall ist. Ehefrauen, die eifersüchtig sind, wenn ihr Mann mit einer anderen Frau redet, sage ich, sei nicht so dumm. Wenn dein Mann dich betrügen will, wird er es tun. Deine Eifersucht wird ihn nicht davon abhalten, er wird einen Weg finden, es zu tun. Doch wir sind eifersüchtig aufeinander. Wir müssen damit aufhören, denn es ist ein Zeichen geistlicher Unreife. Paulus sagt, dass es auch ein Zeichen geistlicher Unreife ist, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Im selben Brief sagt Paulus derselben Gemeinde in Korinth, dass sie ein Leib ist. Er vergleicht sie mit dem natürlichen Leib. Kannst du dir vorstellen, dass die Glieder deines Körpers anfangen, sich miteinander zu vergleichen? Nein, ich will nicht mehr die Hände sein. Ich werde immer schmutzig. Das ist kein schöner Job. Ich will das nicht mehr tun. Ich will nicht immer Sachen tragen. Die Teile deines Körpers verstehen, dass jedes Glied seine Funktion hat. Doch in der Gemeinde Jesu Christi scheinen wir das nicht so gut zu verstehen. Wir vergleichen uns mit dem, was wir tun und was die anderen tun. Wie viel besser wir sind als Sie und was wir schon erreicht haben, dann sind wir gehemmt, weil wir nicht so gut wie die anderen sind. Oh, ich kann nicht wie Reinhard prophezeien, also werde ich nicht weissagen. Ich kann nicht wie Daniel übersetzen, also werde ich gar nichts tun. Der Vergleich mit anderen Menschen ist ein Zeichen von geistlicher Unmündigkeit, Babyhaftigkeit. Früher habe ich das auch gemacht. Ich war schon seit einigen Jahren Christ, ich war Anfang 20, ich lebte mit dieser schweren Last, weil ich mich mit anderen großartigen Menschen um mich herum verglich. Gott hat mich wirklich zurechtgewiesen. Das hat mich frei gemacht zu erkennen, dass ich Reinhard bin. Als Reinhard bin ich einzigartig. Gott benutzt mich in meiner Einzigartigkeit. Mein Bestreben ist immer, Jesus im Charakter ähnlicher zu werden und nicht wie jemand anderes zu werden. Ich zeige dir jetzt beide Seiten der Medaille. Jedes Mal, wenn du dich mit jemandem vergleichst, bist du geistlich unreif. Aber es gibt noch eine andere Seite. Jedes Mal, wenn du andere mit dir vergleichst, bist du auch geistlich unreif. Ah, die machen das nicht so gut wie ich kann das besser. Was ist das? Geistliche Unreife. Hör auf, dich zu vergleichen, denn sonst wirst du nie erwachsen und geistlich reif werden. Wenn wir nur das Vergleichen aus der Gemeinde weglassen würden, würde die Gemeinde schon schneller reifen. Manchmal vergleichen wir nicht uns selbst, sondern unsere Leiter. Mein Leiter ist ein besserer Prediger als der andere Prediger. Leute, so reden geistliche Babys. Reife Menschen sind niemals eifersüchtig und vergleichen nicht. Erlaube jedem, so einzigartig zu sein, wie Gott ihn gemacht hat. Bis morgen.